Die muslimischen Migranten und unter ihnen die Türken integrieren sich zwar wesentlich langsamer als andere Migranten, aber sie ändern sich eben doch. Wer in Deutschland aufgewachsen ist, merkt spätestens in der Türkei, dass er jetzt Deutschländer und kein richtiger Türke mehr ist. Schlimm nur, dass viele Deutschländer am Ende weder richtige Türken noch richtige Deutsche sind. Integration habe mit Sorgen um die Identität zu tun, mit Schmerzen und Verlustängsten. Da gehe es nicht nur um Geld und Jobs. Wer das sagt, weiß, wovon er spricht. Ahmed Abu Taleb, 1976 im Alter von 15 Jahren aus Marokko eingewandert, absolvierte ein Hochschulstudium der Telekommunikation, wurde Staatssekretär für soziale Angelegenheiten und ist seit Oktober 2008 Bürgermeister von Rotterdam. Heute sagt er, kulturelle Unterschiede nur als bereichernd zu sehen, lässt die Gefühle von weiten Teilen der Gesellschaft außer Acht. Der sichtbare Unterschied zwischen den muslimischen Migranten und den aufnehmenden Gesellschaften liegt nicht in der Hautfarbe und im Schnitt der Gesichter. Die meisten Araber und Türken könnten auch für Griechen oder Süditaliener, die Pakistaner für Inder gehalten werden. Der sichtbare Unterschied, der ein Gefühl der Distanz schafft und wohl auch schaffen soll, besteht in der Kleidung der Frauen, vor allem im Kopftuch. Es wurde zum Zeichen dafür, dass der Islam eine gesellschaftspolitische Dimension jenseits der Religion hat. Die Übergänge vom Kopftuch über den Schleier zur Burka sind gleitend. Ebenso ist der Übergang gleitend vom gehorsamen muslimischen Mädchen, das dem vom Vater ausgesuchten jungen Mann deshalb heiratet, weil es der Tradition entspricht, zur unterdrückten jungen Frau, die gegen ihren Willen die Schule verlassen muss und in eine Ehe gezwungen wird, die sie nicht will. Wenn sie auszubrechen versucht, drohen Gewalt, Entführung in die Türkei und schlimmstenfalls der Ehrenmord. Alle islamischen Gesellschaften beschränken die Freiheiten der Frau und weisen ihr einen niedrigeren Rang zu. Der Rangunterschied kommt schon darin zum Ausdruck, dass den Männern die Vielehe erlaubt ist, den Frauen aber nicht. Netzler Kelle kritisiert, Zitat, westliche Intellektuelle ermahnen gern zur Gelassenheit gegenüber solchen Kleiderfragen. Daran würde weder bei uns noch in der Türkei die Demokratie zugrunde gehen. Ich teile diese Meinung nicht, denn das Kopftuch ist die voranflatternde Fahne einer ganzen Ideologie, eines kollektivistischen und patriarchalischen Gesellschaftsbildes. Zitat Ende. Unter den muslimischen Frauen in Deutschland tragen 33% ein Kopftuch. 53% lehnen das ab. Unter den 18- bis 29-Jährigen tragen allerdings 34% ein Kopftuch. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 37% und bei den über 60-Jährigen nur 27%. Genau wie in der Türkei, wo mittlerweile 61% der Frauen ein Kopftuch tragen, nimmt die Verbreitung des Kopftuchs in Deutschland zu. Ob diese vom Bertelsmann Religionsmonitor in einer Umfrage ermittelten Zahlen zuverlässig sind, weiß man nicht. Es bleibt offen, ob traditionelle Kreise von dieser Umfrage voll erfasst wurden. Wer ein Kopftuch trägt, bekennt sich zu einer traditionellen Interpretation des Islam. Aus dem Koran ist nämlich das Gebot, ein Kopftuch oder gar einen Schleier zu tragen, nicht herauszulesen. Gleichzeitig bedeutet das Kopftuch die Anerkennung der Unterordnung der Frau unter den Mann und der Beschränkung ihrer Freiheiten. Während das Kopftuch unter den Älteren auch Ausdruck der bäuerlichen Tradition war, ist es unter den Jüngeren, soweit es freiwillig getragen wird, ein bewusst gesetztes Signal. Wenn muslimische Mädchen, weil sie den Geboten der Eltern folgen, in der Schule ein Kopftuch tragen und die Schule dies duldet, erkennt eine staatliche Einrichtung an, dass Mädchen stärkeren Beschränkungen unterliegen und mindere Rechte haben als Jungen. Es ist falsch, wenn staatliche Stellen solch ein Signal setzen. Die vom Bundesinnenminister einberufene Islamkonferenz hat aber ein solches Signal gesetzt, als sie vorschlug, das Tragen religiöser Kleidung in die Entscheidung der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten zu stellen. Damit hat erstmals ein Gedanke der Scharia Eingang in das deutsche staatliche Normengefüge gefunden. Die historische Quelle des Hijab, des Kopftuchs oder Schleiers, ist der orthodox-konservative Islam mit seiner frauenfeindlichen Überlieferung, und dort sammeln sich auch die Kräfte, die auf dem Kopftuch bestehen. Das Kopftuch steht nämlich nicht für das Bekenntnis zum Islam, sondern für die Einheit von religiöser und gesellschaftlicher Ordnung, die in der Scharia normiert ist. Die Scharia ist mit wenigen Ausnahmen in allen islamischen Ländern, aber auch in Teilen von Afrika und Südostasien, wesentliche oder einzige Quelle des Rechts im Zivilprozess. Eine zivile, von religiösen Normen abgekoppelte Rechtsprechung existiert nicht. Eine Ausnahme ist die Türkei, wo seit 1926 nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch Recht gesprochen wird. Das ändert nichts daran, dass weiterhin das öffentliche wie private Leben den Gesetzen der Scharia unterliegt. Muslime betrachten es im Allgemeinen als anerkannte Wahrheit, dass Frauen Männer nicht ebenbürtig sind. Diese Höherordnung des Mannes wird ursächlich aus dem Koran abgeleitet, insbesondere aus Versen wie der Sure 4, Vers 34. Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen. Die Bildungs- und Aufstiegschancen von Frauen ergeben sich in Ländern wie Iran oder Saudi-Arabien zumeist aufgrund der doppelten Besetzung von Positionen infolge der Geschlechtertrennung. Es muss also auch weibliche Ärzte und weibliche Lehrer geben. Der Aufstieg der Frauen ist stets von der Zustimmung der Männer abhängig. Die konsequente Missachtung und Verletzung der Rechte der Frauen in der islamischen Kultur und die dort dem Mann zugeschriebene überlegene Stellung erklärt auch, weshalb säkulare männliche Muslime zu den traditionellen Aspekten ihrer Religion ein viel entspannteres Verhältnis haben als säkulare Muslime oder gar Frauenrechtlerinnen. Unterdrückung und Menschenrechtsverletzung im Islam betreffen nämlich zu 90% die Frauen. Deshalb hat die Schweizer Frauenrechtlerin Julia Onken für das Minarettverbot gestimmt. Zitat: Das Minarett ist das politische Symbol für eine Rechtsordnung, in der Frauenrechte nicht vorkommen und somit ein Zeichen für die staatliche Akzeptanz der Unterdrückung der Frau. Zitat Ende. Die Familienstruktur im Islam ist hierarchisch und strikt auf den Mann als Familienoberhaupt bezogen. Dieses Rollenvorbild macht für die muslimischen jungen Migranten die Anpassung doppelt schwer. Denn mit Ehre, Macht und Gewalt kommt man als junger Mann in Deutschland nicht weit. Der Regisseur Fatih Akin war in seiner Jugend in Hamburg Mitglied einer Türkengang und kriminell. Rückblickend sagt er: Man könnte sagen, mein Vater hat mich durch sein Vorbild in diese Strukturen reingebracht. Meine Mutter hat mich da wieder rausgebracht. Sie warf ihr ganzes Gewicht in die Waagschale und verlangte von ihm: Du rettest mich jetzt, indem du gut wirst in der Schule und aufhörst, Scheiße zu bauen. Sonst sterbe ich. Der Familienverband bestimmt auch das Heiratsverhalten. Die türkischen Migranten heiraten zu über 90% wiederum Türken. Rund 60% der Ehen türkischer Staatsbürger in Deutschland werden mit einem Partner aus der Türkei geschlossen. Diese Importpartner weisen durchweg eine sehr niedrige Bildung auf. In Berlin sind 10% von ihnen Analphabeten, 28% haben eine Schule nur bis zum 5. Schuljahr besucht. Durchweg kommen die Importpartner aus dem regionalen Umfeld und häufig auch aus der engen Verwandtschaft der Familie, in die sie einheiraten. Häufig sind es Vettern und Cousinen. Ganze Clans haben eine lange Tradition von Inzucht und entsprechend viele Behinderungen. Es ist bekannt, dass der Anteil der angeborenen Behinderungen unter den türkischen und kurdischen Migranten weit überdurchschnittlich ist.